Lies jetzt die Aufgabe 13. Aufgabe 13. Hallo Michael, ich bin's, Papa. Pass auf, Tante Bertha kommt heute um 8:30. Bitte hol sie ab. Du weißt doch, dass ich noch arbeiten werde. Das ist kein Problem, Papa. Kommt sie mit dem Bus? Nein, nein. Sie wollte zuerst mit ihrem Auto kommen, aber dann hat sie gemeint, dass der Zug bequemer ist. Vergiss nicht, der Zug kommt um 20:30 Uhr an. Also, bis heute Abend. Okay, Papa.